Läuft es aber auf einem rotbraunen Aste und nimmt dabei eine rötliche Farbe an, so kann man es wieder nur sehr schwer von seiner Umgebung unterscheiden. »Aha, so ist das«, rief Else, »jetzt verstehe ich es.« Und auch die Gestalt verändert das Chamäleon nur deswegen, damit man es nicht so leicht erkennen kann. So ein Chamäleon ist doch ein ganz schlaues Tier. »Da hast du recht«, sagte der Fremdenführer. »Aber nun Schluss für heute. Wir müssen jetzt nach Hause gehen, sonst wird es Nacht und wir finden den Weg nicht mehr zurück.« Den ganzen Heimweg dachten die Kinder an nichts anderes als an ihr Erlebnis mit dem Chamäleon. Und selbst als sie in ihrem Quartier im Bette lagen, träumten sie noch von diesen sonderbaren Tieren. Bald waren sie grün, dann rot, bald hatten sie rote Streifen, dann weiße, bald hatten sie dunkelrote Tupfen, dann schwarze. Es war gut, dass die Kinder plötzlich durch den Schrei eines Nachtvogels wach wurden. Sie hätten sonst die ganze Nacht bis zum frühen Morgen von diesen seltsamen Chamäleons geträumt. Chamäleons gibt es nicht nur unter den Tieren, sondern auch unter den Menschen. Es sind die Juden. Vor vielen Jahren kamen die Juden zu uns. Man erkannte sie gleich an ihrer eigenartigen Sprache. Sie bestand aus hebräischen, polnischen und deutschen Worten. Jeder, der diese Männer mauscheln hörte, sagte sofort, es sind Juden. Dies aber passte den Juden nicht. Sie wollten nicht erkannt werden. Aus diesem Grunde änderten sie ihre Sprache. In Deutschland sprachen sie auf einmal Deutsch, in Italien Italienisch, in Spanien Spanisch, in England Englisch und in Frankreich Französisch. Wie das Chamäleon je nach Bedarf seine Farbe wechselt, damit man es nicht mehr erkennen soll, so wechselte der Jude seine Sprache. Viele Völker ließen sich dadurch täuschen. Sie glaubten, aus dem Juden sei nun auf einmal ein Deutscher, Italiener, Spanier, Engländer oder Franzose geworden. In Wirklichkeit aber wechselte der Jude nur seine Sprache. In seinem Herzen blieb er immer Jude. Und er wird Jude bleiben, selbst wenn er 10 verschiedene Sprachen sprechen würde, denn ein Chamäleon bleibt ein Chamäleon und ein Jude bleibt ein Jud. Die Juden trugen früher schmutzige Bärte und an den Schläfen lange Ringellocken. Bekleidet waren sie mit einem über- und überbeschmutzten schwarzen Gewande, das man Kaftan nannte. Am Körper waren sie voller Schmutz und ein furchtbarer Geruch ging von ihnen weg. Jeder sah es auf den ersten Blick, dass sie Juden waren. Und wer es nicht sehen konnte, der roch es mit seiner Nase. Die Juden wollten aber nicht erkannt werden. Aus diesem Grunde schnitten sie sich eines Tages ihre Bärte und Ringellocken ab. Sie gingen ins Bad und wuschen sich so lange, bis sie endlich sauber waren. Dann liefen sie zum Friseur, ließen sich die Haare richten und ihren Körper mit wohlriechenden Flüssigkeiten einreiben. Nun waren sie zufrieden. Die Locken, der Bart, der Schmutz und der Geruch waren fort. Wie das Chamäleon je nach Bedarf sein Aussehen wechselt, so änderte der Jude sein Äußeres, damit man ihn nicht mehr erkennen sollte. Viele Völker ließen sich dadurch täuschen. Sie glaubten, aus dem Juden sei auf einmal ein Volksgenosse geworden. In Wirklichkeit aber änderte der Jude nur sein Äußeres. In seinem Herzen blieb er Jude, und er wird immer Jude bleiben, denn ein Chamäleon bleibt ein Chamäleon, und ein Jude bleibt ein Jud. Die Juden erkannte man früher auch an ihren Namen. Viele hießen Löw, Hirsch, Schlesinger, Österreicher, Sonnenschein, Silberstein, Rosenblüt, Hirschfeld, Abeles, Pollack und Kohn. So verriet also schon der Name ihre Rassezugehörigkeit. Dies wollten jedoch die Juden nicht haben. Sie änderten deshalb ihren Namen. Aus einem Salomon wurde ein Salm, aus einem Abrahamsohn ein Bramsohn, aus einem Silberstein ein Stein, aus einem Kohn ein Kühn und so weiter. Wie das Chamäleon je nach Bedarf seine Farbe wechselt, so änderte der Jude seinen Namen. Viele Völker ließen sich dadurch täuschen, sie fielen auf den Judenschwindel herein. Sie wussten nicht, dass der Jude immer nur Jude sein wird, selbst wenn er sich noch so viele andere Namen zulegen würde. Sie kannten nicht das Sprichwort, ein Chamäleon bleibt ein Chamäleon, ein Jude bleibt ein Jud.